Sonett 3 aus die Sonette an Eert von Anton Wildgans. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Sonett 3. Denn Sünde ist, wenn einer sich vergibt, sein Pfund verzettelnd, statt es aufzusparen, und seinen Träumen aus der Sehnsucht Jahren wohlfeile Wirklichkeiten unterschiebt. Und Sünde ist, wenn der, indem es liebt, aus geiler Sucht nach fleischlichem Erfahren hingeht, mit einem Weibe sich zu paaren, wie man zwei Tiere zueinander gibt. Ihm ist verhängt, dass ihm das Aug verblindet vom Anblick dessen, was sich leicht gewöhnt, und dass die Stimme, wenn sie einmal tönt, die Zögernde von einst ihn nicht mehr findet, weil er, schon längst entgöttert und entkindet, Idol und Stimme frühen Traums verhöhnt. Ende von Sonett 3.